1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Henning und Henning ist 50. Guten Morgen, Henning. Guten Morgen. Henning, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Du, bei mir geht es um eine chronische Erkrankung. Mhm. Ich habe eine Schuppenflechte, die aber nicht nach außen gegangen ist, sondern nach innen. Nach innen? Eine Schuppenflechte nach innen? Ja, das gibt es. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Wie bemerkt man die? Ja, Schmerzen. Also du siehst äußerlich auf der Haut gar nichts? Richtig. Diese Schuppenflechte liegt direkt unter der Haut? Nein, die geht also richtig rein in den Körper. Das heißt also, die befällt Gelenke. Ach so. Innere Organe und Nerven. In welcher Form befällt sie innere Organe und Nerven zum Beispiel? Naja, ich sage mal, das, was normalerweise auf der Haut passiert, dass also sich das entzündet, das passiert eben halt im Körper dann. Und macht im Grunde genommen letztendlich alles, was es befällt, über die Zeit kaputt. Bei der äußerlichen Schuppenflechte klagen die Patienten ja oft unter starken Juckreiz. Ja, das habe ich nicht. Das hast du dann natürlich folglich nicht, wenn es innen liegt. Oder gibt es das gibt es nicht? Nein, Juckreiz nicht, aber sehr starke Schmerzen. Also hervorgerufen durch die Entzündung. Das ist ja im Grunde genommen, das ist eine Autoimmunerkrankung. Und der Körper, das Immunsystem geht praktisch gegen den eigenen Körper an. Bist du, ich sag jetzt mal so, von innen, von Kopf bis Fuß befallen? Mittlerweile ja. Beschreib uns die Schmerzen, die du hast. Wie soll man das beschreiben? Ich sage mal, wenn du eine Skala nimmst von 1 bis 10, dann liege ich, oder pendel ich so zwischen 5 und 8,5, 9. Das heißt also, ist es so, dass dieser Prozess natürlich irgendwo permanent abgeht in meinem Körper. Ich aber trotzdem auch noch starke Schübe habe. Ich hatte gerade gefragt, vom Kopf bis Fuß, also vom Kopf, findet das auch im Kopf statt? Ja. Im Gehirn auch? Ja. Das findet auch im Gehirn statt. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ja, seit 34 Jahren. Seit 34 Jahren? Und das ist nicht erkannt worden damals. Das wollte ich ja fragen. Wahrscheinlich hat man das ja damals nicht direkt diagnostizieren können. Nee, und zwar, das gehört zum Bereich der rheumatischen Erkrankungen. Und damals hat man es halt immer versucht, über die sogenannten Rheumafaktoren und Entzündungswerte zu machen. Und ich habe keine Entzündungswerte und ich habe auch keine Rheumafaktoren. Wie schreitet die Erkrankung fort? Wie schreitet sie bemerkbar für dich fort? Naja, ich baue im Ganzen ab. Das heißt also, es ist früher so gewesen, dass ich sage mal, dass ich immer mehr Probleme in der schlechten Jahreszeit hatte. Das heißt also Herbst und Winter. Und ich sage mal, Frühjahr, Sommer ging es im Grunde genommen. Einigermaßen. Und ich habe an sich zur Anfangszeit sehr viel Probleme mit der Wirbelsäule gehabt. Ja. Und da ist es auch angefangen. Wenn du sagst, der Kopf und das Gehirn ist auch betroffen, wie macht sich das bemerkbar? Naja, im Moment geht's noch. Es könnte ja sein, dass du starke Kopfschmerzen hast oder. Nee, es ist ja so, dass wenn du Kopfschmerzen hast, tun die ja nicht die Nerven weh im Kopf, sondern die Hirnhäute. Und im Grunde genommen macht sich das dann höchstens bemerkbar, so meine Mutter hatte die gleiche Krankheit, dass du dann irgendwann anfängst, ich sage mal einfach eine Art von Vergesslichkeit zu entwickeln. War das bei deiner Mutter so? Ja. Ist deine Mutter an dieser Erkrankung gestorben? Indirekt ja. Also man kann an dieser Erkrankung sterben? Also praktisch an den Folgen, ja. Mhm. Die Folgen wären dann? Folgen der Medikamente und eben halt auch Folgen, dass, ich sage ganz einfach mal, Organe versagen können. Mhm. Ja? Mhm. Wobei meine Mutter bei, mit der Krankheit also noch sehr alt geworden ist, ja? Weil die aber hier auch später ausgebrochen ist. Wie alt ist deine Mutter geworden? 85. 85. Mhm. Du bist jetzt 50 Jahre alt, hast es aber 34 Jahre schon. Das heißt, du kriegst seit Jahrzehnten starke Medikamente. Ja. Wie hat sich das ausgewirkt, zum Beispiel auf deine Leber, auf deine Nieren, auf deinen Magen? Naja, negativ kannst du im Grunde genommen sagen. Mhm. Was heißt negativ konkret? Naja, ich habe halt Probleme, ne? Mhm. Aber Probleme auch durch die Krankheit. Ne? Ja. Das Problem ist, dass das also eben bei mir auch ja, auf den Darm gegangen ist schon. Und dass ich also im letzten Jahr, ja gut, ich meine ausgelöst oder ich sag mal der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, ist ein Rheuma-Medikament gewesen. Mhm. Und ich habe also ja praktisch 2 Tabletten genommen. Mhm. Und habe dann innerhalb von 24 Stunden mit ja Darmbluten, Magenbluten im Krankenhaus gelegen. Mhm. Also irgendwann später haben die Ärzte mir mal gesagt, da hat nicht viel gefehlt, dann wäre ich weg gewesen. Ja. Ich gehe davon aus, dass du auch ständig und regelmäßig starke Schmerztabletten nehmen musst. Ja. Ja. Warst du mit dieser Krankheit fähig, einem Beruf nachzugehen in den letzten Jahren? Nein, nicht mehr. Wie lange konntest du denn arbeiten? Naja, arbeiten im Grunde genommen immer nur so zwischendurch. Ne? Also ich habe nie kontinuierlich arbeiten können. Mhm. Was hast du gemacht? Also ich habe da irgendwann habe ich meine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Ja. Und bin dann auch einige Jahre selbstständig gewesen, mhm. weil ich das da auch ein bisschen, ich sage mal, im Arbeitseinsatz selber in der Hand hatte. Mhm. Ein Stück weit zumindest. Mhm. Und ja, zuletzt bin ich dann bei einer Kranfirma gelandet und war da technischer Leiter. Aber jetzt geht gar nichts mehr im Moment. Seit 6 Jahren geht gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Mhm. Kann man therapeutisch etwas gegen diese Erkrankung tun? Nein, ich vertrage die Medikamente nicht. Was kann man gegen die Erkrankung tun? Nichts mehr. Nichts mehr. Das heißt nur schmerzmedikamentös ja. Arbeiten. Mhm. Ja. Also ich habe, als ich letztes Jahr im Krankenhaus gelegen habe, haben die Ärzte mir gesagt, es geht nicht mehr mit den Medikamenten. Das heißt, ich habe noch 2 Versuche habe ich noch gemacht mhm. mit dem ja mehr oder weniger gleichen Ergebnis mhm. und habe mich dann auch dazu entschlossen, zusammen mit den Ärzten eine Rheuma-Medikation nicht mehr zu machen. Hm. Du nimmst also nur noch Morphium ein oder was? Ja, Morphin mhm. und dann noch ein anderes Schmerzmittel noch. Wenn du diese starken Schmerzmittel nimmst, sind die Schmerzen dann fast weg? Oder wie zeigt es sich dann? Also ganz weg sind die nie. Mhm. Das heißt, es ist auch von mir so gewollt, weil ich auch sonst keinen Maßstab habe, um festzustellen, ob ich anfange, mich zu überanstrengen. Verstehe. Wenn man so viele Jahre, 34 Jahre, das ist ja wahnsinnig, so lange so krank ist, wie hält man das psychisch aus? Puh, wie hält man das psychisch aus? Du wirkst ja, wenn ich so mit dir rede, relativ stabil und klar. Ja. Also, meine Devise ist immer gewesen, das Beste aus der Situation zu machen. Mhm, mh. Und ich sage mal, es gibt die schlechten Tage und es gibt die guten Tage. Und ja. mein Spruch ist immer, die schlechten streiche ich aus dem Kalender. Ja, das ist natürlich eine gute Einstellung, wenn man das so hinkriegt. Dann kann man mit vielen schweren Schicksalsschlägen relativ gut umgehen. Lebst du alleine? Ja. Immer schon? Ja, gut. Ich meine, ich habe im Grunde genommen... Ich habe nicht immer alleine gelebt, aber ich habe dann irgendwann später meine Eltern noch gepflegt mhm. und bin dann im Grunde genommen, als das vorbei war, ja, habe ich irgendwann den Anschluss auch nicht mehr wiedergefunden. Ja. Ne? Das heißt, du warst nie verheiratet oder hattest nie eine längere Partnerschaft? Ja. Hattest du überhaupt mal eine Partnerschaft? Ja. Ja, das schon. Im Moment aber nicht. Nein, das wird auch nichts mehr werden und das geht auch seit Jahren nicht mehr, weil... Tja, ich hätte gerne eine Familie gegründet, aber war durch die Krankheit auch nie dazu in der Lage. Ich hätte eine Familie ernähren sollen. Hast du denn einen Freundeskreis? Ja. Das schon. Also du bist gut eingebunden, so sozial. Doch, ja. Das läuft an sich ganz gut. Mhm. Also von so einer Erkrankung hatte ich noch nie gehört, Henning. Weißt du, wie weit verbreitet die ist? Also in Deutschland zumindest. Als sie das, eine Schuppenflechte, die nach innen geht und die Gelenke befällt, das gibt's schon öfter. Mhm. Und vor Jahrzehnten das bei meiner Mutter das diagnostiziert worden ist, waren da 3 oder 4 Fälle. Ah ja. Weil ja, gut, das ist nicht viel. Mit den Nerven eben halt auch die Geschichte. Henning, bleibt mir zu wünschen, dass du es einigermaßen doch noch so in den Griff bekommst und dass du über die Runden kommst, so muss man es ja sagen. Und dass die Krankheit verläuft ja in Schüben, sagst du. Ja, ja. Also kontinuierlich und eben halt eskalierend in Schüben. Ja. Und das Problem ist im Grunde genommen, wo ich immer am Denken bin, ist, wir haben ja nun ein Gesundheitssystem, das immer mehr ökonomisiert wird, ja. Mhm. Und ich habe das damals also mit meiner Mutter auch mitgemacht, mit der Pflegebedürftigkeit, dass du also wirklich für jedes kleine Ding, was dir laut Gesetz ja zusteht, kämpfen musst. Mhm. Und ich meine, das hat ja auch irgendwo was mit Würde zu tun. Und das musst du auch? Ja. Und was sind das für Aussichten, die dir bevorstehen? Also ich würde mal so sagen, ich finde dich nicht so ganz gut, ne? Mhm. Und das heißt, es wird ja auch immer schlimmer, weil die Krankenkassen, es wird ja nicht so öffentlich gemacht, aber du kriegst es vielleicht mit. Ja, das kriegen alle mit, die in irgendeiner Weise mit solchen Krankheiten zu tun haben. Die wissen das alle, wie schwierig das ist. Ja. Ja. Und du vergleichbar ist zum Beispiel, was ja zwischendurch mal öffentlich wird, die Geschichte so mit der Altenpflege, ne? Mhm. Und du, ja, ne, zum Beispiel, dass du nur eine Pflegestufe kriegst, wenn du also permanent, ich sage mal, eingeschränkt bist, was du... Ich vermute mal, dass da noch eine konkretere Problematik bei dir hintersteckt. Deshalb schlage ich vor, dass wir dich nochmal anrufen, weil wir das sowieso hier nicht in dem Gespräch lösen können. Einverstanden? Alles klar. Sehr gerne, Henning. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Tom. Tom ist 45. Guten Morgen. Schönen guten Abend. Hallo Domian. Hallo Tom. Um was geht's bei dir? Ja, was soll ich sagen? Ich bin das erste Mal in meinem Leben ratlos, hilflos, weiß mir nicht mehr zu helfen. Ist nicht so meine Art. Mhm. Was ist geschehen? Also ich bin seit 8 Monaten mit meiner Freundin zusammen, die ist Türkin. Mhm. Seit knapp einem Jahr geschieden. Mhm. Und zwei Jahre, also insgesamt 3 Jahre getrennt. Mhm. Hat 3 Kinder. Wie alt ist sie? 37. Mhm. Der älteste Sohn ist 19, der mittlere 15 oder wird 15 und die kleine ist 7 geworden. Mhm. War 18 Jahre lang verheiratet, auch mit einem Türken. Der hat sie aufs Übelste misshandelt. Mhm. Also in Form von 3 Rippenbrüchen mit Notarzt, Schlüsselbeinbruch, Nasenbeinbruch, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann oder mag. Mhm. Ja, und sie dann irgendwann den Schritt getan hat und auch der Familie mitgeteilt hat, das hat sie immer vorher verheimlicht. Typisch Frau, so in ihnen gefallen, nie wirklich was gesagt. Mhm. Und dieser Sportfreund ist natürlich auch perfekt beherrscht, nach außen hin ein völlig harmloses Gesicht zu haben, aber die andere Seite dann halt diese üblen Misshandlungen. Aber nur gegen seine Frau. Also ja. Kinder gar nicht. Wo und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Sie wohnt 3 Straßen weiter. Sie ist mir also ganz oft über den Weg gelaufen. Mhm. Sie ist für eine Türkin sehr groß, 1,75, schwarze, lange Haare. Also eine wirkliche Schönheit. Mhm. Man hat sich mal so angegrinst und so. Und wie es halt so für einen deutschen Jungen ist, hast du eh keine Chance. Und irgendwann standen wir mal an der Kasse im Supermarkt und gesagt, hallo. Und sagte, ach du. Und hab mir dann halt mal, hab mich dann getraut und hab gesagt, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken? Mhm. Und sie sagte, ja. Oh. Genau. Oh, eine Anmache an der Kasse im Supermarkt. Und ja, gleich gelungen. Ja, na gut, wir hatten uns so ein halbes Jahr lang schon immer mal so, so den Weg gelaufen, mal hallo gesagt und so weiter. Sehr und so. Also so eher unkompliziert. So, 8 Monate zusammen. Ja. Aber jetzt gibt's Probleme. Heftige Probleme. Nämlich? Sie hat mir dann gleich die Geschichten erzählt, so nach und nach, das auch mit der Trennung und so weiter und so fort. Mhm. Und sie war dann halt abends mal bei mir, wenn die Kinder geschlafen haben, und er hat gesagt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, mein Ex-Mann macht noch viele Probleme und so weiter und so fort. Und Vierteljahr vergangen war es dann so, dass sie sich ihrem ältesten Sohn offenbart hat. Was heißt offenbart? Gesagt, ich habe jemanden kennengelernt. Ach so. Deutscher und so weiter und so fort. Und dann ging es da halt schon mal los, dass da schon mal Theater war von ihrem 19-jährigen Bengel. Hat sie gesagt, das ist mein Leben, es geht dich nichts an, ich mache das trotzdem, Mama hat ihn schon kennengelernt und so weiter und so fort. Also ihr Sohnemann wollte das nicht? Gar nicht. Ja. Und dann hat er nichts anderes gemacht, als zu seinem Papa zu gehen, dem das zu erzählen. Oh je. Genau, oh je. Und dann stand er nachts bei ihr vor der Tür und hat Theater gemacht. Obwohl er so eine Unterlassungsklage von ihr hat mit keine Annäherung, 50 Meter und so weiter und so fort. Und da Geldstrafenandrohungen und so weiter und so fort. Dann hat sie auch sofort die Polizei gerufen. Er hat sich natürlich wieder verpisst dann. Und laut Polizei, es ist ja nichts passiert. Okay, ich mag schon, dass sich da was zusammenbaut. Was ist jetzt genau der Kern des Problems? Der Kern ist, dass vor 8 Wochen ihr Sohn sich gegen sie gestellt hat und hat ihr welche verpasst, dass sie die Polizei rufen musste und mit der Polizei den Sohn aus der Wohnung entfernen. Ach du liebe Leute, alles wegen dir, wegen euch. Ja, ja. Auslöser war, weil sie kein eigenes Auto hatte, habe ich ihr halt ein Auto geschenkt, damit sie zu ihrem Arbeitsplatz fahren kann. Sehr großzügig. Ja, natürlich. Und dann hieß es auf einmal, seine kleine Schwester darf in das Auto nicht mehr einsteigen. Und hat sie dann zu ihm gesagt, das fällt ja nicht ein, das geht dich gar nichts an. Dann ist er wütend geworden, aufgestanden, hat er welche geknallt. Und hat gesagt, ich mach dir das Leben zur Hölle, du Hure und so diese üblichen Beschimpfungen auf Übelste. Zur eigenen Mutter. Zur eigenen Mutter. Und ist dann richtig massiv geworden, hat dann zu ihr gesagt, ich bin hier, um dir das Leben zur Hölle zu machen. Mhm. Also wortwörtlich. Wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, eine Woche lang hatte er Hausverbot per Polizei, dann musste sie ihn wieder reinlassen, weil er dort gemeldet ist, deutsches Recht. Sie konnte nicht sagen, ich will den nicht mehr, obwohl er 19 Jahre alt ist. Sie muss ihn reinlassen. Ich habe dieses genaue Paragraphen-Ding da nicht im Kopf, aber sie konnte nichts machen. Die Polizei hat gesagt, wenn sie ihn nicht reinlassen, dann ist das Nötigung, dann müssen wir sie mitnehmen. Okay, also er ist wieder drin. Er ist wieder drin. Ja. Und wie ist eure Beziehung im Moment? Fest. Fest? Fest. Also sie lässt sich da gar nicht beirren, nein, von ihrem Mann, Ex-Mann und von ihrem Sohn. Gar nicht. Aber wenn der Sohn jetzt zu Hause wohnt, ja, und der Sohn zum Feind geworden ist, zum brutalen Feind, der die eigene Mutter beschimpft und schlägt, dann ist das doch äußerst schwierig, dass ihr eine Beziehung führen könnt. Sicher, aber... Kannst du da hingehen? Kannst du zum Beispiel zu denen nach Hause gehen? Könnte ich, aber das lassen wir sein, weil ich möchte auch nichts provozieren, dass er wieder irgendwann seine Wut nicht kanalisieren kann und dann wieder losgeht. Es könnte auch sein, dass er auf dich losgeht. Das traut er sich nicht. Ja. Also aber das heißt, sie kommt dann zu dir? Ja. Darf sie das? Bitte? Darf sie das? Darf sie zu dir kommen? Ja, klar. Ja. Das tut sie auch einfach. Im Moment ist es jetzt so, dass er wirklich ruhig gestellt ist. A, weil er halt ermahnt worden ist von der Polizei, so wie was ist, okay, ist er dran. Er ist ruhig gestellt und der Ex-Mann, ist der auch ruhig gestellt im Moment? Der hat Angst vor mir. Er hat Angst vor dich? Der, als diese Geschichte mit ihrem Sohn war, ist er, während die Polizei zu ihr gekommen ist, hat er schon vor der Tür gestanden, da hatten die beiden sich abgesprochen und da hat sie wirklich Glück gehabt, dass die Polizei so schnell da war, sonst wäre da sonst was passiert. Was bist denn du für eine Kante, dass die alle Angst vor dir haben? Kante nicht, ich war 20 Jahre Berufssoldat. Ah ja. Ich habe 20 Monate Afghanistan hinter mir, 10 Monate Jugoslawien. Ah, verstehe. Ich hab mit dir ist nicht zu spaßen, ich merke schon. Naja, zu spaßen nicht, ich bin die Ruhe in Person. Ich habe, okay, soll ich sagen? Aber mit Gewalt löst man ja so ein Problem nicht. Das kann, gar nicht. Ist natürlich gut, wenn es ein bisschen abschreckend wirkt, aber das Problem ist dadurch nicht zu lösen. Was ist Ihre Position? Ihre Position, was sagt sie dazu? Du sagst, eure Beziehung ist eng, aber dennoch, wie äußert sie sich? Also wir sind jetzt mittlerweile so weit, weil ich mich ja so ein bisschen irgendwie vom, ich mag das gar nicht aussprechen, weil ich mich vom Staat so ein bisschen verlassen fühle, ich kenne das nicht. Die sagen immer, wir können nichts machen, sie können nur klagen und das dauert und dauert und in dieser Zeit, es muss wieder irgendwas passieren und wir können nicht anders und so weiter und so fort. Sind wir jetzt also wirklich so weit, es läuft so ein gerichtliches Ding, das geht über 12 Wochen, wo sie alle 3 Wochen einen Brief an ihren Sohn schickt, ihn bittet, die Wohnung zu verlassen, und wenn er innerhalb dieser 12 Wochen nicht auszieht, kann sie per Gerichtsbeschluss einstweilige Verfügung von dem Amtsrichter ihn aus der Wohnung setzen lassen. Dann hat sie also all das, was das Gesetz vorschreibt, hat sie dem Genüge getan und dann kann er sich auch nicht mehr darauf berufen, ich wohne hier. Gibt es noch was Konkretes, was ihr im Auge habt, was ihr tun wollt, was du mir vielleicht erzählen wolltest? Ja, wir fahren im Juli zu den Eltern nach Istanbul. Mhm. Ich gucke mir das dort an. Und wenn mir das gefällt, ziehen wir nächstes Jahr nach Istanbul. Oh. Weil diesen Typen werden wir nicht los. Also es geht nicht um den Sohn, sondern um den Ex-Mann. Ja. Weil der in irgendeinem, weiß ich nicht, auf irgendeinem Planeten wohnt, wo er das nicht mitkriegt, dass sie nie wieder zurückkommt. Und der wird nie Ruhe geben. Ja, du meinst, der gibt in Istanbul keine Ruhe? Da darf er sich nicht blicken lassen. Weil? Denn Ignos Papa hat gesagt, kommst du in die Türkei, war es das für dich. Ach so. Ah, das heißt also, die Schwiegereltern sind auf deiner Seite. Ja, du, ich bin da voll eingeführt. Das ist sehr gut. Ich gehe da ein und aus. Und das ist ja auch so ein Grund oder so ein Aspekt, was diesen beiden überhaupt gar nicht gefällt. Mhm. Die merken ja beide, dass sie überhaupt gar keine Chance haben. Mhm. Und dass egal, was passiert und was passiert ist, ich bin immer noch da, sie kommt immer noch zu mir, ich bin immer noch bei Oma oder Opa. Sprichst du Türkisch? Ich bin gerade dabei, das zu lernen. Ich meine, das ist ja ein großer Schritt, wenn du von Deutschland nach Istanbul gehst. Das ist ja nun ein Schritt in eine komplett andere Welt. Ja, ich arbeite im Moment, ich habe die Bundeswehr verlassen vor 4 Jahren und arbeite bei der DLR. Die gibt es auch bei euch in Köln, Deutsche Luft- und Raumfahrt. Ja. Und da gibt es auch was in Istanbul. Ah. Und das, was ich studiert habe beim Bund, ja, diese Informationsverschlüsselungstechnologien, die laufen da auch. Also vom Job her gäbe es eine Möglichkeit. Das würde bedeuten, dass sie ihre anderen beiden Kinder mitnimmt. Ja, die müssen dann Für die ist das natürlich dann auch wieder so ein Kulturschock, dass die dann in eine andere Stadt kommen. Und die kleine 7, die... Ja, klar, ihre deutschen Freundinnen sind dann weg, aber für mich... Also die eine 7, wie alt ist das andere Kind? Der Junge wird 15. Ja, für den ist es natürlich krass. Ja, sie hat natürlich zu ihm gesagt, wenn denn dem so ist, kann er sich aussuchen, bei seinem Papa zu bleiben oder aber mitkommen. Ich meine, 15 ist ja schon fast jugendlich, erwachsenes Alter. Wie positioniert der 15-Jährige sich denn? Das ist ganz, ganz schwierig. Weil einerseits ist er mehr so Mama-Sohn, andererseits fühlt er sich seinem Vater natürlich auch verpflichtet. Und dem großen Bruder? Und wird aber von seinem großen Bruder natürlich ordentlich beeinflusst. Also es geht jetzt so langsam los. Mhm. So, das heißt, da steht unter Umständen eine große Sache für dich und für dein Leben bevor. Nämlich ein Umzug nach Istanbul mit einem ganz neuen Leben. Das ist aber ein toller Liebesbeweis, muss ich sagen. Dass du ist es. Also ich... Ist es, damit sie endlich mal wirklich nach über 18 Jahren noch mal Ruhe in ihr Leben kriegt. Ja. Also das geht mir auch wirklich sehr nah. Und sie möchte das auch sehr gerne. Sie möchte gerne nach Istanbul. Sie hat zu mir gesagt, wenn du das mitmachst, sind wir hier sofort verschwunden, dann haben wir endlich Ruhe. Ja. Also dieser Ausspruch allein ist für mich ja schon irgendwie so ein... Ja. Ich hatte schon ein bisschen was verzweifelt. Ja. Und manchmal, wenn ich so in mich gekehrt hier hocke, allein, dann denke ich auch, manchmal ist das eine Flucht, was du jetzt hier machst, weil du es nicht selber regeln kannst oder was. Aber ich meine, wenn es kompatibel ist mit deinem Beruf, ist das doch schon mal super. Ja, mal auch eine Weile was ganz anderes zu machen, ist auch immer gut für eine Biografie. Und wenn ihr vielleicht nach 5, 6, 7, 8 Jahren zurückkommt, dann war das eine gute und ungewöhnliche Zeit. Ich meine, die Tatsache als solches, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss, ist schlimm genug. Finde ich auch. Aber wenn das die Lösung ist, ist es natürlich insofern auch eine gute Lösung, weil alle damit dann gut leben können. Ja, Tom, dann wünsche ich dir oder euch einen guten Start in Istanbul. Das wird ja wahrscheinlich dann so werden. Ne? Sieht so aus, wie du es gerade gesagt hast. Schlimme Situation, kann ich verstehen. Kann auch deine Wut verstehen, weil man so machtlos ist. Man kann nichts so richtig machen. Ich habe schwere Nächte hinter mir, wo ich mich zurückhalten müssen. Was meinst du, wie vielen Leuten es so geht? Wenn du vor der Situation stehst oder die Polizei dir sagt, es muss erst was passieren, vorher können wir nicht eingreifen. Das Perverse an der Geschichte ist, ich habe das ja 15 Jahre jeden Tag live, ich war Feldjäger. Mhm. Also Militärpolizist. Mhm. Ich habe das ja nun live erlebt, so diese ganzen menschlichen Abgründe und so. Ja. Und habe das aber nie an mich rangelassen, weil sonst gehst du kaputt in den Job. Und jetzt erlebst du es am eigenen Leib. Jetzt erlebe ich es an so selber. Und also, das ist das, was einen fertig macht. Dann ist das sicher ein guter Schritt. Und ich wünsche einen guten Start in Istanbul, Tom. Und grüße deine Freundin sehr herzlich von mir. Ja, mache ich. Alles Gute. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Danke fürs Gespräch. Gerne, tschüss. 1:24 Uhr haben wir und hier ist Anna. Anna ist 19. Guten Morgen, Anna. Hallo, Herr Domian. Ach, hallo, Frau Anna. Ja, also, ich rufe an wegen gestern, dem Thema. Ja. Da war es doch mit dem Hobby. Genau, mein Hobby ist mir zum Verhängnis geworden. Genau. So, und bei mir geht es jetzt halt darum, also ich, naja, also ich schaue halt gern Erotikfilme. Ja. Ja, und das ist mir halt sehr, sehr, sehr peinlich, weil ich bin eine Frau und ich denke nicht, dass das... Ja, du bist eine junge Frau. Ja. Die in der Regel, ja, gucken junge Frauen ja auch ganz gerne mal mittlerweile. Früher haben Frauen das nicht so gerne geguckt. Ja, soll ich erzählen, wie es angefangen hat? Ich bitte darum, ja. Okay, also, ich war mal so mit Freunden, so beim Kumpel und dann, ja, dann meinten die, ja, lass mal so Porno schauen, so auf Spaß, nichts gedacht. Wie alt warst du denn da? Ja, kurz vor 18, ich bin ja jetzt 19. Mhm. Ja, und dann haben wir die halt geguckt und irgendwie hat mir den Erfolg gefallen. Und dann dachte ich mir so, ja, mache ich's auch mal alleine. Ja. Und hat dir wieder Erfolg gefallen? Ja. Ja. Warum also, gefällt dir das denn so gut? Ja, wenn ich das so sehe, dann bekomme ich total Lust und dann muss ich mir natürlich machen, sofort irgendwie. Mhm. Also ja. Ist es für dich schon auch sexuell stimulierend und anregend, wie das für die Männer auch ist? Ja, also ich schaue auch gern schwulen Pornos, weil ich ja halt gern die Männer angucke und nicht so die Frauen. Das haben mir Frauen auch schon in einer geheimen Stunde offenbart, dass sie gerne, wenn sie sowas gucken, schwulen Pornos gucken. So wie die Jungs natürlich auch sehr gerne Männerpornos, natürlich Lesbenpornos gucken. Ja, ich bin ja nicht bi oder sonst was, sondern hetero und dann... Ja, so. So weit, so gut, da könnte man ja denken, ja okay, warum auch nicht? Aber nimmt das denn Überhand? Ja, also ich denke mittlerweile, dass es schon eine Sucht für mich ist. Warum glaubst du, dass das eine Sucht ist? Ja, vorher, ich kannte das ja nicht. Und dann habe ich das halt angefangen zu gucken und mittlerweile ist es schon, dass ich mindestens 4 bis 5 Mal am Tag oder sogar noch mehr angucke, weil ich es gar nicht mehr ohne kann. Und wie lange guckst du dann immer an? Halbe Stunde oder ein bisschen mehr. Ja, ist schon eine ganze Menge. Ja, und wenn ich gerade auch gar keinen Film, also das finde ich besonders schlimm. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist, aber wenn ich gerade keinen Film gucken kann und ich halt total Lust habe oder so, dann, ja, dann, weiß ich nicht, dann esse ich halt auch meistens so Bananen oder Gurken. Hauptsache, was Langes. Ich weiß nicht, Vorsicht, wie das in meinen Kopf reingeht. Vorsicht mit Gurken im Moment, ne? Ja, ich habe gehört von dem Virus. Da würde ich die Banane bevorzugen. Ja, aber ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, das beruhigt mich. Hast du einen Freund? Ja. Ja, auch noch einen Freund. Der weiß es auch nicht. Hör mal, was ist denn los? Also, du guckst so und so viele Stunden am Tag Pornos. Schwulen Pornos. Er ist ja meiste Zeit arbeiten und ich meine, manchmal gucke ich vielleicht auch nur 1 oder 2 am Tag. Ist schon klar, ist schon klar. Und du hast ja jedes Mal Lust dabei. Ja. Ne? Und du befriedigst dich auch jedes Mal dabei. Ja. Ja. Und dann kommt irgendwann der Freund von der Arbeit und was ist dann? Hast du dann auf den auch noch Lust? Ja, also wenn er kommt und dann mit meinem Freund macht es natürlich noch mehr Spaß, aber halt bei dem Pornos, ich mache es halt auch gern alleine. Ja. So, ja. Und jetzt machst du dir Sorgen, dass das Ganze ein bisschen zu viel ist oder überhand genommen hat. Ja, ich weiß nicht, wie das noch wird mit mir, wenn das dann noch schlimmer wird. Und ich weiß nicht, ich kann das ja keinem erzählen. Mir ist das so peinlich. Und wo besorgst du dir denn die Filme? Ja, im Internet, bei YouPorn, da gibt's ja viele Filme. Oder halt bei meinem Kumpel, also mein bester Kumpel ist das. Der hat ja viele Filme und da habe ich mir jetzt auch manchmal schon welche mitgenommen. Achso, der beste Kumpel ist eingeweiht? Nee, der weiß es auch nicht. Er weiß auch hoffentlich nicht, dass ich die Filme habe. Was sagst du? Was sagst du dem denn dann, wenn du die Filme haben willst? Wenn der kurz rausgeht, ich weiß ja, wo die sind dann. Ach so, du stibitzt die von dem? Ja. Und dann? Wie kommen die wieder zurück zu ihm? Ja, wenn ich denn das nächste Mal wieder bei ihm bin, dann tue ich sie wieder zurück. Du bist ja ganz ausgebufft. Und wieso hat der so viele schwulen Pornos? Naja, die schaue ich dann im Internet. Aber ach so, halt die, so. Ach so. Ich dachte, der beste Kumpel wäre schwul. Nein. Ja, so. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt darüber rede. Hast du es noch keiner besten Freundin erzählt? Nein, weil wir haben schon mal, also ich habe mit einer Freundin schon mal so geredet, die Pornos und hat so, weiß ich nicht. Und dann dachte ich, wenn ich ihr das erzähle, vielleicht mag sie mich denn nicht mehr. Und ich hatte echt total, ich habe so eine Angst, dass das, ich habe echt total Angst, dass, ich weiß es nicht, weil meine Freundin, wenn die mich nicht mehr mag, nur naja, muss es ja vielleicht auch gar nicht sagen. Also Anna, generell ist natürlich da nichts zu sagen, wenn Mädels das auch sich angucken, so wie Jungs das auch machen. Man muss nur halt das Maß finden, dass man das nicht übertreibt. Denn es gibt wirklich so ein Phänomen, dass Leute pornosüchtig sind, dass die nur noch Sexualität in sexuelle Stimmung kommen können mit solchen Filmen. Davor habe ich ja auch die Angst, ja, dass das zu viel wird und genau. Ich dann weiß nicht, ob ich dann zum Arzt gehen soll oder. Ja, soweit ist es ja noch nicht. Du hast es ja noch in deiner Hand, das ein bisschen runterzufahren, das Ganze. Also Noch, genau. So lange läuft diese Sache ja noch nicht. Ja. Ich würde ganz einfach das erstmal ein bisschen trainieren und mir angewöhnen, einfach die Zeit des Pornoguckens zu halbieren. Dann bist du schon einen Schritt weiter. Ja, ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, weil manchmal jetzt schon, wenn ich das nur einmal am Tag gucke, bin ich schon ganz nervös und. Kann ja aber auch sein, dass ich das, dass nach einer gewissen Zeit vielleicht auch der Reiz weg ist. Aber das weiß ich nicht. Aber während den Anfängen, also versuch es doch erstmal so, dass du einfach das ein bisschen runterfährst und versuchst, das selbst in den Griff zu bekommen. Zu einer Beratungsstelle und Sexualberatung kann man immer noch gehen. Das muss jetzt noch nicht sein, finde ich. Okay? Ja, aber wenn es schlimmer wird, dann sollte ich schon, oder? Dann solltest du schon. Vielleicht sollten wir dich nochmal anrufen und dir noch ein paar Telefonnummern in die Hand geben. Bist du einverstanden? Ja, ich lasse das jetzt erstmal so und mal gucken, ob ich das allein hinkriege. Gut. Mir ist das schon peinlich genug hier. Und dann meldest du dich nochmal, wenn es nicht klappt. Ja, darf ich eigentlich hier noch wen grüßen? Ungerne, sonst verkommen wir hier zu einer Grußsendung, weißt du? Außerdem, ja, wenn du jetzt jemanden grüßt, dann weiß derjenige doch. Dann weiß derjenige doch genau, wer du bist und dann wissen stimmt. Alle das. Ne? Also würde ich jetzt mal nicht so machen. Anna. Das stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Wir verbleiben jetzt mal so. Wenn du so in einem halben Jahr nicht zurechtkommst, meldest du dich nochmal. Okay? Okay, mache ich. Alles Gute. Ja, und Domian, deine Sendung ist echt wunderbar. Also ich bin ein totaler Fan. Das freut mich sehr. Liebe Anna, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Die Anna. Der Fabian ist hier, 17, guten Morgen. Guten Morgen. Fabian, um was geht's bei dir? Es geht darum, seit ich 6 Jahre alt bin, mit 6 Jahren habe ich meinen Vater das letzte Mal gesehen. Und immer wenn ich mich bei ihm melde, dann, also ich rufe unbekannt an, er geht dann auch ans Telefon dran. Ja. Aber sobald er dann hört, dass ich's bin, legt er halt auf. Ach. Mit 6 Jahren das letzte Mal, was ist denn da passiert mit 6 Jahren? Ja, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben mit 6, aber mit mir im Zirkus und ab da war dann irgendwie der Kontakt tot. Ach so, deine Eltern haben sich nicht getrennt, als du 6 warst? Nee, schon vor meiner Geburt. Ach so. Und was für Erinnerungen hast du so an ihn, ja, bis zu deinem 6. Lebensjahr? Nicht so großartig, also woran ich mich jetzt wirklich groß erinnern kann, ist jetzt zum Beispiel das mit dem Zirkus noch. Also sonst weiter nicht so, dass er mal nett zu dir war, dich in den Arm genommen hat, mit dir gespielt hat, gerauft hat oder irgend sowas? Eher so kleine Erinnerungen noch, so wie man mal am Spielplatz war oder sowas, aber nicht großartig. Ich finde es halt schade, dass er Kontakt nicht will. Finde ich auch. Du bist bei deiner Mutter dann groß geworden? Ja. Wohnst du auch noch bei deiner Mutter? Ja. Einzelkind? Nee. Kleine Schwester noch. Auch von dem? Ist das nee. Das? Nee, von jemand anderem. Was meint denn deine Mutter, was mit dem los ist? Sie kann sich da auch keine Reime drauf machen, weil sie sagte, so kennen sie ihn eigentlich gar nicht. Er war ja auch am Anfang die ersten 6 Jahre eigentlich immer da. Regelmäßig. Bezahlt er denn für dich? Nee, das ist auch so ein Thema. Hat er noch nie gemacht? Doch, das hat er sogar bis zum 10. Lebensjahr gemacht. Er hat aber auch Unterhaltsschulden bei uns. Da kam gar nichts mehr von dem. Hat denn deine Mutter sich mal da eingeklinkt und hat die denn mal da angerufen und gefragt, hier, was ist los, warum kümmerst du dich nicht? Ja, egal, wer sich von uns meldet, also sobald er merkt, ist einer von uns, legt er auf. Wie oft hast du es denn schon versucht? Ich mache das eigentlich regelmäßig. Jetzt letztes Mal war es vor 2 Wochen, aber es kann schon, dass ich mal in der Woche 2-3 Mal versuche anzurufen. Echt so oft? Ja, klar. Und was sagst du dann? Ja, wenn er dran geht, dann sage ich halt, ich bin hier Dominik und dann düd. Ja. Mensch, das ist ja heftig. Und das ist ja extrem gemein von dem, dass er seinen eigenen Sohn so, ja, so hängen lässt. Aber weißt du, so traurig das ist, ich würde ja nicht mehr anrufen. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ob das vielleicht besser wäre. Ja, es ist besser. Wenn du bis zu dreimal, wie lange machst du das schon? Wie ein Jahr oder Jahre, gar? Na, 4-5 Jahre rum. 4-5 Jahre rufst du jede Woche da an? Naja. Und jedes Mal legt er auf, wenn du deinen Namen sagst? Ja. Hat denn deine Mutter noch nicht zu dir gesagt, jetzt hör mal auf damit? Ja, sie versteht schon, dass ich da Kontakt zu ihm haben will, aber sie sagt auch, ich soll es lieber lassen, weil sie nicht will, dass ich noch mehr verletzt werde, halt. In diesen 4-5 Jahren hat er noch kein einziges Wort mit dir am Telefon gesprochen? Nein. Der legt immer auf, wenn du deinen Namen sagst? Ja. Dann darfst du da nicht mehr anrufen. Dann darfst du nicht mehr anrufen. Es bringt überhaupt gar nichts. Und du machst dich ja eigentlich nur noch lächerlich damit. Mhm. Und du ärgerst dich jedes Mal. Und jedes Mal tut es aufs Neue weh. Ja, klar. Wenn der sich so lange so verhalten hat, glaub bloß nicht, dass der sich nächste Woche, wenn du anrufst, sich anders verhält. Das wäre vielleicht wirklich besser. Absolut, gar keine Frage. Wenn der ein bisschen Anständigkeit in sich hat, ein bisschen anständiger Kerl ist, dann wird er sich irgendwann besinnen und sich bei dir melden. Der weiß ja, wo du erreichbar bist. Ja. Und wie du erreichbar bist. Er hat ja die Nummer. Hat die Nummer und die hat die Adresse, der weiß, wo du wohnst und könnte sich bei dir melden. Genau. Lass die Finger davon. Also das bringt gar nichts. Überhaupt nichts. Mach es auch allein, um dich zu schützen, weil es für dich immer eine Niederlage ist, wenn der wieder auflegt. Mhm. Ne? Ja, deswegen habe ich auch angerufen. Ich wollte gucken, ob nicht nur meine Mutter der Meinung wäre. Ja. Nee, also ganz radikal sage ich dir das. Aber auch nicht mehr einmal im Monat oder so. Gar nichts mehr. Überhaupt gar nichts mehr. Schluss aus. Das war's. Ja. So weh es auch für dich, so weh es dir auch tut und so traurig es auch für dich ist. Okay? Okay. Mehr kann ich dir nicht sagen, mein Lieber. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Und ich finde deine Sendung echt klasse, Domian. Danke, sehr nett, dass du sagst. Freut mich. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer für euch. Kostenfrei. Oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Birgit. Die ist 53. Hallo Birgit. Hallo Domian. Birgit, um was geht's? Ja, ich bin auch jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich habe jetzt zugehört. Es geht darum, ich bin noch verheiratet und wurde in 7,5 Jahre von meinem jetzigen Ehemann noch immer sexuell missbraucht. Muss auch dazu sagen, er ist Parkinson krank, ist in ein Pflegeheim gekommen. Moment, eins nach dem anderen. Du bist von deinem Ehemann sexuell missbraucht worden. 7,5 Jahre lang. Während ihr noch verheiratet wart? Ja, ich bin noch verheiratet. Du bist noch verheiratet. Was heißt denn sexuell missbraucht? Na, alles, was ich nicht wollte. Ich musste seine Spielchen spielen. Was waren das für Spielchen? Ihn befriedigen, mit ihm Pornos, alles nachmachen. Mhm. Ihm mit Schokolade einschmieren, ich muss es ablecken. Mhm. Auch noch viel mehr. Bitte? Noch viel mehr. Sag mal noch ein Beispiel, damit ich mir ein Bild machen kann. Im Mund stecken. Mhm. Und ich habe nachgemerkt, ich wurde immer aggressiv zu anderen Menschen. Und er hat dann auch immer gelogen, weil er nun älter und krank ist. Dann hat er das Krankenauto angerufen, dann haben die gedacht, ein alter, kranker Mann, der hat ja nicht die Wahrheit gesagt, warum er krank geworden ist. Dann habe ich einmal die Polizei geholt, da hat er gelogen, da haben sie ihm wieder geglaubt. Mhm. Seine Familie glaubt ihn. Und wie alt ist er denn? Er ist gestern 75 geworden. Und er ist jetzt in einem Pflegeheim? In einem Pflegeheim, hat Parkinson. Und wie lange ist er im Pflegeheim schon? 9 Monate. Ist das für dich, wie ist das für dich, dass du jetzt nicht mehr mit ihm in einer Wohnung wohnst? Schön. Schön. Besuchst du ihn? Ich habe keine Wohnung. Ich habe keine Wohnung. Ich bin obdachlos. Du bist obdachlos? Ich lebe bei meiner Tochter. Er hat mir ein Amt erstmal Geld gegeben hat. Ich habe ihr alles verloren. Nach der Pflege. Ich habe mir 2,5 Jahre intensiv mit Pflegedienst gepflegt. Mhm. Ich bin an Rheuma krank, war auch in Oberammergau in einer Rheuma-Klinik 4 Wochen. Ist das jetzt erst. Ist das jetzt so eine vorübergehende Sache mit der Wohnungslosigkeit? Ja, weil ich nicht weiß, wo ich hingehöre. Mir haben sie die Füße vom Boden genommen. Denn dir stehen ja auch Beihilfen zu. Du kannst ja Hilfe vom Staat bekommen, dass du dass du eine Wohnung kriegst. Weißt du, wie man das macht alles? Mhm. Ja? Sonst können wir dich ja nachher auch noch gerne beraten. Aber nochmal. Jedenfalls hat er auch meine beste Freundin, alles hat er kaputt gemacht, nur gelogen. Ich habe niemanden mehr hier, außer meiner Tochter. Der war ja dann zum Schluss schon sehr schwer krank. Ja, und böse, wird immer böser. Und trotzdem gab es diese sexuellen Sachen. Aber wie? Das ist durch dieses Parkinson-Mittel gekommen. Ich habe ja mit seinem Neurologen darüber gesprochen. Hast du dich auch schon mal gewehrt? Also das nicht zu tun? Hast du dich geweigert, das zu tun? Das konnte ich, durfte ich nicht. Was wäre dann passiert? Dann hat er seine Familie angerufen, die soll näher kommen, die soll mich rausschmeißen. Der hat Dinge gelogen. Der lügt ja heute noch und jetzt, weil ich nicht komme, dann beschimpfen die Kinder uns hier per Fall am Telefon und die wollen ihn scheiden lassen. Ich hatte ja auch für ihn einen Betreuer, mit denen habe ich mich jetzt getroffen. Verlangen sie nie, dass ich wieder dahin komme. Ich war öfters mal da. Da lag er im Bett und einmal hat er gesessen, hat er gesagt, komm mal her und zieh mal deinen Pullover hoch und da bin ich weggelaufen. Das ist ja schrecklich. Und niemand in Heim, alle denken, ich will nicht mehr hinkommen, ich kann nicht mehr hinfahren. Sag mal, Birgit, ich weiß nicht, ob du am Anfang gesagt hast, ich habe es nicht richtig verstanden. Wie viele Jahre wart ihr verheiratet? Wir sind jetzt 7,5 Jahre verheiratet. Und ich war auch mit ihnen am Anfang bei einer E-Therapie. Ach so, ihr seid nur 7,5 Jahre verheiratet. Und ich hatte gerade so verstanden, dass du 7,5 Jahre von dem sexuell genötigt worden ja, bist. Ja. Und vorher, wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Und ich kam aus einer Gewalttat, ich war fast tot. Und er war bei mir so ein Stammgast in einer Bäckerei, wo ich als Filialleiterin gearbeitet habe und habe auch Lehrlinge ausgebildet. Und er hat das dann auch alles mitgekriegt. Und da habe ich ihn auch immer mal ein bisschen anvertraut, weil er nun älter war, habe ich ihm vertraut, weil ich keinen Vater hatte, der ist schon tot. Ja, und da habe ich gesagt, kannst du erstmal zu mir kommen? Ich bin ja dann dahin. Und da wollte er mir ja auch erst nichts tun. Da haben wir uns arrangiert. Und dann hat er gesagt, komm, meine Schwester hat gesagt, wir heiraten, dann bist du wenigstens mal versorgt. Ich sollte dann auf einmal nicht mehr arbeiten gehen, ich sollte nur noch mit ihnen in Urlaub fahren. In Urlaub hat er mir die Konten gesperrt, wenn ich nie mitgemacht habe, meine Flugticket weggenommen von Griechenland oder irgendwo. Also er hat so richtig dein Leben beherrscht? Mein ganzes Leben beherrscht. Und du hast dich auf den eingelassen, eigentlich so aus Freundschaft, du warst gar nicht in den verliebt? Nein. Nie? Das heißt, verliebt irgendwo doch schon ein bisschen irgendwas war da. Gab es denn am Anfang noch eine Sexualität, die du auch wolltest? Ja, am Anfang gab es eine Sexualität, die ich wollte. Und das wollte er dann nicht mehr. Und der hat gesagt, er möchte nur noch befriedigt werden. Und das war ziemlich am Anfang eurer Beziehung schon? Ja. Wie schwer krank war er da vor 7,5 Jahren? Noch nicht ganz so doll. Aber die Anfänge waren schon da? Es war schon da. Ich habe es ja erkannt und bin auch gleich mit zum Neurologen mit ihm. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Steigerung eines sexuellen Interesses und Parkinson-Erkrankung? Ja. Das ist dieses Medikament Stalevo. Und das kann, bei manchen kann es sein, dass gar nichts mehr essen, bei manchen wird das richtig aktiv. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und ich habe ja ihn trotzdem noch bis zum Schluss gepflegt, bis für einen Pflegeplatz, das heißt, ich konnte vom Glück reden, dass ich Rheuma habe, obwohl Rheuma ist nicht schön. Ich nehme auch MDX, was der Mann mit den Medikamenten erzählt hat. Meine ganze Welt ist zusammengebrochen, ich weiß nicht mehr, wo ich hingehöre. Wie war das, Birgit? Wie oft musstest du diese erniedrigenden sexuellen Aktionen mit ihm machen? Wie oft war das? Na, jeden Morgen, wenn er eine Küche Marmelade Schnittchen gegessen hat. Und auch abends, oder wenn er mir was Schönes gekauft hat. Ich wollte schon gar nicht, ich wollte nichts mehr gekauft haben. Ich habe alles jetzt weggegeben. Also das war jetzt, man kann sagen, jeden Tag war das. Warum bist du nicht weggegangen? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe gestern mit einer von Sorgentelefon auch gesprochen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nicht, wirklich, wenn ich die Antwort wüsste. Ich weiß noch nicht mal, wie mein Leben jetzt neu aussieht. Aber immerhin hast du ja einen Beruf gehabt. Du warst Filialleiterin in einem Bäckereibetrieb, hast du gesagt? Ja. Das heißt, da kann man ja darauf aufbauen. Du bist ja erst 53. Ja, ich habe jetzt auch schon einen schwer beschädigt Ausweis bekommen. Ja. Ich werde über ein Integrationsamt, soll ich mich melden? Ja. Dass man mich irgendwo eingliedert. Denn meine Hände sind ja mit Rheuma betroffen und die Füße am stärksten. Achso, das heißt, du könntest in deinem Beruf gar nicht mehr arbeiten? Nein. Nee, das geht nicht. Aber was man natürlich machen kann, man kann dir konkret helfen, dass du eine eigene Wohnung wieder hast, dass du ein eigenständiges Leben bekommst. Das kann man ja machen. Da gibt es eine andere Tochter sagt, komm wieder nach dem Osten, aber die lebt ja hinter den Bergen. Da würde ich ja nochmal kaputt gehen. Mein Leben ist es nicht mehr da drüben. Ich habe mich hier ein Leben aufgebaut. Mhm. Und du lebst jetzt bei deiner Tochter? Ja, bei ihr in der Wohnung. Und bei ihr in der Wohnung. Hast du mit deiner Tochter ein gutes Verhältnis? Ja, es geht. Was ist nicht so richtig gut? Sie war mal so eine ganze Zeit internetsüchtig. Ach so, auch ein neues Problem. Mhm. Und da wurde sie mal aggressiv und hat die Polizei angerufen. Dann haben die mich rausholen müssen. Ach du. Da haben die mich unten vor die Tür gestellt und haben gesagt, so, mehr können wir nicht tun, aber das ist ihre Wohnung. Da ich sag, wo soll ich die Nacht hin? Mhm. Nochmal. Ich bin erst rumgehört und dann bin ich in so ein Hotel gegangen für eine Nacht. Mein Gott, das sind ja Zustände. Da muss sich aber ganz schnell was verändern. Lass mich nochmal zu deinem Mann, der ist ja dein Ehemann. Ich möchte es gar nicht aussprechen, aber so war es ja. Jetzt ist das so, du willst da nicht mehr hingehen. Nein. Nie mehr. Nie mehr. Und das finde ich auch sehr richtig so. Mir ist es so bewusst, die wurden, seit ich zur Ruhe komme. Und dann jetzt weiß ich erstmal, ich bin ja eigentlich sehr, sehr ruhig. Warum bin ich so aggressiv gewesen? Warum war ich manchmal so ungerecht zu Menschen, die mir gar nichts getan haben? Nur wegen ihnen. Nun ist er im Pflegeheim. Es geht ihm, die Krankheit ist ja fortgeschritten. Es geht ihm sehr schlecht. Mhm. Die Vorstellung, dass er bald stirbt, was ist das für dich für ein Gefühl? Das hatte ich noch so Mitleid und gar nichts mehr. Ich möchte nicht, dass er stirbt, aber ich möchte nicht mehr sehen. Mhm. Verstehe. Das ist auch eine sehr, sehr gute Einstellung. Du willst einfach mit dem nichts mehr zu tun haben. Und mit der Familie möchte ich mein Leben nichts mehr zu tun haben. Mhm. Die wissen doch gar nicht, was gewesen ist. Mhm. Also mir erscheint jetzt erstmal ganz wichtig, dass du jemanden an die Hand bekommst, der dir wirklich hilft, dass du dein Leben wieder ordnest. Das ist eine. Die Frau sagte gestern Abend zu mir am Sorgentelefon, denken Sie nicht, dass der das nicht auch weiß, was er getan hat? Er weiß es. Ja, das weiß der. Aber er muss ja lügen, er muss ja die anderen allen irgendwas anderes erzählen, der kann doch nicht seine Wahrheit erzählen. Nee, und nun kann man ihn auch nicht mehr anzeigen, das ist ein sterbender Mann, da kann man eh nichts mehr machen. Mhm. Das Beste ich habe auch gut fürs untergebracht und ich habe alles noch für ihn gemacht. So. Und um die Uhr. Deswegen geht es jetzt geht es um dich und um deine Zukunft, dass dein Leben geregelt wird, einmal organisatorisch, dass du eine Wohnung bekommst, ne? Und wenn es eine kleine ist, Hauptsache es ist deine Wohnung, ne? So, und das Zweite ist, dass dir seelisch geholfen wird. Du musst ganz, ganz, ganz dringend in gute therapeutische Hände. Aber hier gibt's ja nichts mehr im Dienstlang hier bei uns, da wo ich wohne. Das ist alles lange Wartezeit, ich habe ja schon probiert. Mhm. Birgit, das erkunden wir jetzt mal im Hintergrund. Mhm. Ich habe einen sehr fachkundigen Psychologen heute hier, das ist der Peter. Mhm. Der ruft dich jetzt an. Und all die Punkte, über die wir jetzt gesprochen haben, werdet ihr jetzt vertiefen. Irgendeinen Weg werden wir finden, dir zumindest eine gewisse Hilfestellung zu leisten. Ich bin ganz sicher. Es muss das passieren. Ja, ich wollte nochmal fragen, ich habe ja nun ein paar Möbel in einem Lager, ne? Mhm. Das haben die jetzt rausgekriegt, das wollten die da abholen und wollten mir das auch nicht noch lassen, ne? Mhm. Da, aber dieser Mann hat gesagt, ich gebe ohne ihre Beisein gebe ich gar nichts raus. Mhm. Das wollte er mir jetzt auch noch wegnehmen. Ich habe schon nicht mehr viel. Mhm. Und alles, was er mir gekauft hat, Kleider oder Schmuck, habe ich alles weggeschmissen oder weggegeben. Ich wollte von diesem Mann nichts mehr. Ja. Also geht es auch bis hin zu einer Rechtsberatung, die du brauchst. Du brauchst einfach jemanden an der Seite, der dir hilft, das Leben zu organisieren. Bis hin zu solchen Fragen. Du bist ja völlig überfordert damit. Und auch mit den Nerven runter. Mhm. Das höre ich schon. So, liebe Birgit, jetzt rufen wir dich gleich an. Du legst bitte auf und wartest dann, bis du wieder von uns angerufen wirst, das heißt von Peter, und alles Weitere dann gleich. Danke, Domian. Ne? Sehr, danke, sehr gerne. Und deine Sendung, die höre ich mir öfters nachts an, wenn ich nicht schlafen kann, schon viele Jahre, auch schon in Osten drüben. Mensch, und ich würde mir so wünschen, dass es dir bald wieder besser geht und dass du diese schlimme Zeit anfangen kannst zu vergessen. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke, danke. Gut, Birgit, dann leg du bitte auf und wir melden uns gleich. Danke, tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist Heike. Heike ist 46. Hallo, Heike. Hallo. Hallo, guten Heike. Morgen, Domian. Was geht's bei dir, Heike? Ach, es ist eine ganz komplizierte Sache. Es ist ein Beziehungsproblem. Mhm. Und zwar, also erstmal der Fakt ist, ich war mit meinem Lebensgefährten jetzt 25 Jahre zusammen. Mhm. Er hatte vorher meine große Schwester zur Frau. Und er hat sich jetzt, also die haben sich damals scheiden lassen vor 25 Jahren. Und sag bloß, die sind jetzt schon wieder zusammen. Nee, ja. Und jetzt hat er mit mir Schluss gemacht und ist mit meiner 4 Jahre jüngeren Schwester zusammen. Was ist denn das für eine Geschichte? Ja. Wann hat er Schluss gemacht? Vor 5 Tagen, vor sechs Tagen. Also nach 25 Jahren? Er hat gar nicht Schluss gemacht. Mein Vater hat mir gesagt, dass er mit meiner Schwester, mit der Jüngeren zusammen ist. Schon länger? Ich habe nichts gemerkt. Vater sagt, es geht schon länger, ja. Wie alt ist deine Schwester, die jüngere Schwester? 42. Wie ist dein Verhältnis zu der? Ich sag mal, gut gewesen, an sich gut. Aber offensichtlich nicht so gut, sonst hätte sie das nicht gemacht und hätte sich nicht drauf eingelassen. Ja, die hat sich auch erst vor kurzem getrennt von ihrem Lebensgefährten und... Hast du mit ihr jetzt auch nochmal gesprochen? Ich habe sie an dem Tag, wo mein Vater mir das gesagt hat, habe ich sie angerufen und wollte es von ihr bestätigt haben und da hat sie ja gesagt. Mehr nicht? Keine. Ja, und da habe ich gefragt, warum sie mir das kaputt macht und da sagt sie, das war doch mit euch sowieso nichts mehr. Stimmt das? War das nichts mehr? Das war vielleicht, nach 25 Jahren kühlt es sich vielleicht ein bisschen ab, kann ja sein. Es gibt ja viele verschiedene Lebensumstände und in letzter Zeit war auch, dass sein Vater gestorben ist und ja, viele Sachen, die ihn auch bewegt haben und wo er sich ein bisschen zurückgezogen hat, aber... Wie hat er sich denn jetzt geäußert am Ende der Beziehung? Er hat gar nichts gesagt. Ich hab ihn vorgestern gefragt, ob man nicht fairerweise wenigstens eine Beziehung erst beendet, bevor man die nächste anfängt oder mal was sagt dazu und dann meinte er auch, das, so richtig war es doch nicht mehr mit uns. Und das war eigentlich alles, was er dazu gesagt hat. Das ist aber ein trauriges Ende. Ja. So ein fürchterlich trauriges Ende. Und nun sitze ich hier und weiß nicht so richtig, ich meine, so 25 Jahre, die ja, kann man doch nicht einfach streichen. Die nein, kann man nicht. Aber außerdem ist das ja so eine irre Geschichte. Erst mit der älteren Schwester, dann mit dir, jetzt mit der jüngeren Schwester. Gibt es noch eine Schwester? Ja, es gibt noch eine Schwester. Die noch jünger ist? Die ist noch jünger. Aber die ist glücklich verheiratet. Also da kommt das sicher nicht rein. Das heißt, ihr hattet doch dann auch oft jahrelang Kontakt miteinander. Dein Partner und die Schwester und ihr Mann. Geburtstage, Weihnachten, sowas, oder nicht? Nicht unbedingt so. Ach, nicht viel, unbedingt. Nee. Ach so. Wir wohnen alle auseinander, sag ich mal so. Und ja. Jetzt ist das so einfach weg. Ja. Der scheint offensichtlich überhaupt kein Interesse mehr an dir zu haben. Sagt auch noch, das war ja sowieso nichts mehr mit uns. Und lässt dich einfach so stehen. Ja, so ist es. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich sag mal so, ich habe mich damals in ihn verliebt. Schon wo das zu Ende ging mit meiner großen Schwester. Und sie hat dann aber, also die haben sich scheiden lassen, nicht wegen mir, sondern weil einfach die viele Sachen da nicht gestimmt haben so. Und dann hat meine große Schwester damals zu mir gesagt, du kannst ihn haben, ich will ihn nicht mehr. Mhm. Und da war ich glücklich. Ich war 18, 19, weiß ich nicht mehr so genau. Mhm. Also da waren die Verhältnisse klar? Die waren klar, ja. Nicht so wie jetzt? Nee, auf jeden Fall nicht. Mhm. Und? Ich sag mal, vielleicht ist es, er hat nie so richtig gesagt, dass er mich liebt. Das war mehr so, ich bin bis heute noch in ihn verliebt und ich schätze ihn als ganz tollen Menschen und ja, als wenn er sich das hat, alles nur gefallen lassen von mir. Glaubst du denn, dass der in den 25 Jahren treu, abgesehen jetzt von der Schwester, treu ja, gewesen? Ja, das ja. Wahrer, hm? Wie war das denn so in den 25 Jahren zwischen euch? War ja auch kompliziert. Am Anfang, sag ich mal, die ersten Jahre waren schön. Und dann kam die Wende. Ich bin ja nur ein DDR-Kind, sag ich mal. Hm. Und ja, nach der Wende 1989 war ja dann doch irgendwie für uns eine neue Freiheit, sag ich mal. Und ja, und dann hat er andere Interessen entdeckt. Mhm. Und dann war es so 91, 92 mit uns auch nicht so das ganz Tolle. Mhm. Da hat er sich nur noch mit seinem Computer beschäftigt, den er dann gekriegt hat, weil es bei uns die nicht gab damals. Und da war schon ein bisschen abgekühlt. Nun, 91 schon, muss man sich mal vorstellen. Das ist ja schon 20 Jahre her. Ja, ja, aber dann war Folgendes. Ich habe auch einen anderen gehabt. Mhm. Ich habe dann von ihm ein Kind gekriegt, 1994. Von dem anderen? Von dem anderen, jawohl. Ach so. Und wie ich meinem Partner das gesagt habe, dass ich schwanger bin, und dann sagt er, das kann doch gar nicht von mir sein, das ist von ihm, wa? Mhm. Und dann sagt er, na dann kriegst du es und das Kriegen war groß. Und das war doch irgendwie ein Zeichen, dass er mit uns will. Und die ganzen Jahre, wo das Kind klein war, jetzt ist es 17, und da war eigentlich schön, sag ich mal, bis... Ja, war auch nett zu dem Kind? Er war ganz nett. Er hat sich immer um das Kind gekümmert, wenn ich arbeiten war und so. Ich bin Schichtarbeiter und... Und das Kind weiß, dass er nicht der leibliche Vater ist? Das weiß sie ja, das seit ein, zwei Jahren. Hm. Wie seid ihr denn so in den letzten Jahren noch so zärtlich miteinander umgegangen? Na, vielleicht nicht ganz so richtig, nee, eigentlich nicht. Gab es Sex noch? Ich sag mal noch? So, Sex war nicht wirklich. Hm. Das hat er wollte eigentlich keinen Sex mehr, weil er Angst hatte, dass wir nochmal ein Kind kriegen, obwohl ich ihm gesagt habe, das Ehe reicht uns doch nun. Naja, die letzten Jahre wäre die Gefahr ja auch nicht mehr so groß gewesen, ne? Richtig, ja. Außerdem, ja, und aber ja, wie gesagt, aber so mit Kuscheln und so war durchaus normal bis vor ein vielleicht halben Jahr oder so. So, jetzt ist er ein paar Tage weg. Jetzt ist er weg. Ist er schon bei deiner Schwester? Ja. Ja. Nun, wenn man so lange zusammen gelebt hat, hat man ja auch tausend Sachen in der Wohnung noch gemeinsam. Wie soll das jetzt alles gehen? Naja, das war bei uns auch ein bisschen kompliziert oder ein bisschen einfacher, könnte man auch sagen. Er hat eine eigene Wohnung schräg unter mir gehabt im Haus. Ach so. Also die hat er auch noch, die Wohnung. Und ja, und er konnte bei mir ein- und ausgehen, ich bei ihm auch. Ach so, zwei Wohnungen waren so euer Leben. Ja, also er hat dort im Prinzip seinen Rückzugs. Das heißt, da muss man gar nicht großartig jetzt was trennen. Nee, das ist richtig. Er hat seine Sachen unten, du hast deine Sachen bei dir. Ja, so eigentlich, ja. Und du sagst, dass du ihn noch liebst. Ja. Und das klingt so überhaupt nicht danach, als würde er auch nur ansatzweise dich noch lieben, wenn er das so abgeklärt, will ich mal sagen, dir geantwortet hat. Ja, das so, habe ich. Also jetzt ist es, ne, so habe ich es verstanden. Es ist jetzt so, bei uns war es ja sowieso nicht mehr so doll. Ja, und jetzt in die jüngere Schwester hat er sich richtig verliebt. Also jetzt ist sein Gefühl wieder da, was mir gegenüber eben nicht so war. Und was er vielleicht mal bei der alten Schwester hatte. Ja, sicher. Vielleicht vor vielen Jahren. Ja. Das ist hart, Heike. Ja, sehe ich auch schon. Boah, das ist hart. Vor allen Dingen, jetzt siehst du den ja auch immer zu, wenn der bei dir da im Haus wohnt. Ja, auf jeden Fall. Der wird so schnell da nicht ausziehen. Nee, der wird sicher ab und zu mal kommen oder regelmäßig kommen in seine Wohnung, seine Sachen holen und dann geht er wieder zu ihr rüber. Das klingt auch wirklich so, als gäbe es gar keine Chance, da noch was zu kämpfen oder sich zu bemühen. Das halt das Ding ist tot, ne? So sehe ich das auch. Mhm. Aber ich find's gemein. Ja. Ich find's einfach gemein. Ja, und das Schwierige ist oder das Schlimme oder das Traurige ist, dass du dich ganz einfach jetzt fügen musst. Du kannst überhaupt nichts machen. Richtig. Du hast einfach jetzt einen für den Deckel gekriegt und musst es aushalten. Genau, das ist mein Problem. Das tut mir leid, Heike, da gibt's gar keinen Rat. Ich kann dir nichts raten, außer jetzt bloß nicht durchzudrehen, nicht zu klammern, nicht mit ihm jetzt noch groß was machen zu wollen. Es einfach auszuhalten und in der Hoffnung, die Zeit wird es dann schon wieder richten nach einer gewissen Monat. Das mag ja sein, ja. Also, neue Chance. Ja, finde ich auch. Tut mir sehr leid, aber wie gesagt, das musst du jetzt, glaube ich, aushalten. Ich will es gar nicht schönreden. Ist krass, aber es ist so. Ja. Wünsche ich dir alles Gute und viel Kraft dafür, Heike. Ich danke dir fürs Zuhören und von Herzen alles Gute. Euch alles Gute auch. Ne? Sehr, sehr nett von dir. Heike, tschüss. Tschüss. Ciao. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Die Jenny. Die Jenny ist 27. Hallo, Jenny. Hallo. Hallo, Jenny. Und was geht's bei dir? Hi. Ja, ich singe gerne und ich glaube, ich nerv alle um mich herum damit. Ach, da hast du gedacht, jetzt willst du uns alle auch nochmal ein bisschen nerven. Ja, kann ich machen. Was singst du denn? Black and Gold. Black and Gold. Genau. Ja, dann jetzt nur mal zu, ein paar Sekunden haben wir noch eine Minute. Okay, if the fish swam out of the ocean, I'm Grulex and I started walking, and the apes climbed down from the trees, I'm Grutal and I started talking. Ja, okay. Ja. Ja. Ich war jetzt auch nicht so laut. Also eigentlich singe ich viel lauter und intensiver. Und da nervst du alle Leute mit? Ja. Wen denn? Wen nervst du denn damit? Oh, ja, ich glaube, dass ich selbst meine Kinder damit nerven. Ah, wie alt sind denn die Kinder? Der Große, der ist 9. Ja. Der Kleine, der ist 7. Und du möchtest unbedingt Sängerin sein oder werden? Ja, was heißt? Nicht unbedingt Sängerin sein, aber ich würde schon gerne singen, ja. Also ja. Uns hast du jetzt überhaupt nicht genervt. Wir fanden es großartig. Also übertrieben, aber danke. Liebe Jenny, Mensch, ja, dann bewirb dich doch mal bei DSDS oder sowas. Aber da bist du, glaube ich, schon so alt für, ne, mit 27, weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man sonst noch mit Stimme großartig machen kann. Weiß ich auch jetzt nicht. Das muss ich aber Schluss machen, die Sendung ist rum. Schön, dass wir uns ja. Mal kennengelernt haben. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, Dieter, danke schön. Tschüss, ciao. In der Technik, Julia Jochum. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Nacht. Tschüss.